Also das Philharmonische Orchester und ich, wir feiern heute sozusagen unsere silberne Hochzeit. Wir können, ohne erröten zu müssen, auf eine Ehe zurückblicken, die man im Allgemeinen als glücklich bezeichnen kann. Da sich diese Feier zugleich mit meiner Person befasst, wird man vielleicht erwarten, dass ich noch etwas sage über meine persönlichen Pläne und Absichten am Vorabend weittragender politischer Entscheidungen. Kann ich so viel jetzt nur sagen. Meine innere Verbundenheit mit meiner Vaterstadt Berlin, meine innere Verbundenheit mit dem Berliner Philharmonischen Orchester wird stets bleiben, wie sich auch die Zukunft gestalten mag. Meine heißesten Wünsche gelten dem Gedeihen und der Zukunft des Berliner Philharmonischen Orchesters.